Thema ist Marxismus-Mystizismus oder die Verwandlung der marxischen Theorie in deutsche Ideologie. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch schon so ein bisschen was davon mitbekommen, von so einer kleinen, man könnte es Debatte nennen, in einer Zeitschrift namens Prodomo, die sozusagen angestoßen wurde durch diesen Text, den ich da veröffentlicht habe, mit dem gleichen Titel. Der Anlass dieses Textes war aber nicht, wie inzwischen so einigermaßen von einigen Leuten behauptet wird, dass ich hauptsächlich irgendwelche vermeintlichen antideutschen Kommunisten, was immer das auch genau sein mag, kritisieren wollte oder meine Kritik sich hauptsächlich an Joachim Bruhn oder die ISF gewendet hat, sondern der Anlass war eigentlich der, dass ich festgestellt habe, in der Beschäftigung mit verschiedenen Interpretationen der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, dass es da in Deutschland zumindest, also das ist das, womit ich mich beschäftigt habe, dass es da eine allgemeine untergründige Tendenz gibt, die Kritik der politischen Ökonomie mithilfe theologischer Kategorien zu interpretieren, beziehungsweise mithilfe von Kategorien, die vermittelt über Hegel sozusagen säkularisierte theologische Kategorien sein sollen. Das ist eine Tendenz, die auch mit der sogenannten neuen Marx-Lektüre, also der Interpretation der marxischen Texte, die einen enormen Fortschritt darstellt in der Geschichte des Marxismus seit Mitte der 1960er Jahre, nicht aufgehört hat, sondern gerade auch in dieser neuen Marx-Lektüre sehr stark aufzufinden ist. Diese Interpretation schließt durchaus, wenn auch nicht hauptsächlich, also nicht nur diese Vertreter, aber durchaus auch an Vertreter der kritischen Theorie der Frankfurter Schule an. Man könnte also, wenn man diese Interpretation der marxischen Theorie sich vornimmt, könnte man noch weiter zurückgehen und die kritische Theorie sich vornehmen und fragen, wie die das Kapital gedeutet haben, beziehungsweise was die unter einer, wie auch immer, kritischen Wissenschaft im Unterschied zur bürgerlicher Wissenschaft verstanden haben. Also das ist sozusagen eine allgemeine Tendenz, das ist nicht nur bei Joachim Bruhn oder ähnlichen Vertretern zu finden, sondern auch bei ganz anderen Leuten, die der Joachim Bruhn auch nicht gerne mag und wahrscheinlich als Intellektuelle oder Akademisten beschimpfen würde. Nur um das mal gerade zu rücken, zu anfangen. Inhaltlich will ich kurz in zwei Teilen auf diesen Marxismus-Mystizismus eingehen. Ich will im ersten Teil kurz so das Problem überhaupt umreißen und so eine ganz allgemeine Darstellung meiner Interpretation der marxischen Theorie geben, also nur ganz kurz. Und im zweiten Teil will ich dann anhand von drei Beispielen, also das sind drei von vielen, will ich anhand von drei Beispielen diesen Marxismus-Mystizismus in Aktion darstellen, also konkrete Interpretationen konkreter Teile der marxischen Werttheorie vor allem mir vornehmen und dann zeigen, dass diese Interpretationen mit der marxischen Theorie nichts zu tun haben. Auch da vorab, es gibt oder gab in dieser Diskussion auch eine ganz interessante Form von Abwehrreaktion, die darin besteht, dass man zuerst behauptet, im marxischen Werk würde dies und jenes behauptet oder das sei die Intention von Marx oder das stünde im Kapital. Und wenn einem dann gezeigt wird, dass das aber nicht da drin steht oder dass das nichts mit der systematischen Intention von Marx zu tun hat, dann wird demjenigen, der einem das nachgewiesen hat, vorgeworfen, er sei ein blasser Marx-Philologe. Das ist natürlich auch eine Form des sozusagen sich unangreifbar Machens, die ich für einfach intellektuell auch unredlich halte. Es geht mir jetzt hier um das marxische Werk und es geht mir um das marxische Werk nicht nur, weil es hier um philologische Fragen geht, sondern weil es meines Erachtens bisher wenigstens für mich keine erkennbare Alternative zu einer Erklärung und Kritik des Kapitalismus zum marxischen Werk gibt. Wenn es die gibt, dann kann man die gerne formulieren, aber diese Diskussion basiert erstmal auf dieser Interpretation der marxischen Texte. Gut, was ist jetzt was ist die Kernaussage dieses Marxismus-Mystizismus? Die Kernaussage ist diejenige, dass der Kapitalismus ein System ist, das vollständig irrational ist, Und das in, weil es vollständig irrational ist, muss man es mit Hilfe einer irrationalen, muss man es mit Hilfe von irrationalen Kategorien angehen. Das heißt, es wird behauptet, dass der Gegenstand Kapitalismus logische Widersprüche als existierende Wirklichkeit aufweist, sogenannte Realparadoxien. Und diese Realparadoxien müsse man dann eben mit Hilfe theoretischer logischer Widersprüche, könne man die nur geistig reproduzieren. Also der Gegenstand ist selbst gar nicht mit Hilfe wissenschaftlicher oder gängig unter rational verstehbarer Kategorien zu fassen, so die Grundthese. Diese Grundthese wird in dieser radikalen Form hauptsächlich vom ISF in Freiburg vertreten, während viele andere Vertreter dieser neuen Marx-Lektüre sich eher darauf beschränken, an einzelnen Punkten der Interpretation der Marx'schen Werttheorie solche Thesen zu behaupten. Das ist sozusagen die Hauptthese. Es gibt auch noch einen anderen Nebenkriegsschauplatz, auf den ich hier jetzt gar nicht eingehen will. Das ist die Frage, inwiefern mit dem Begriff der Rationalität bzw. Irrationalität des Kapitalismus sozusagen Zweideutigkeiten in diesen Worten Rationalität, Irrationalität verwendet werden. Das ist meine zentrale Kritik an Joachim Bruhn, dass wenn er sagt, der Kapitalismus ist irrational, dass er zwei verschiedene Rationalitätsbegriffe vermischt, einmal einen theoretischen Rationalitätsbegriff, der die Frage stellt, kann man den Gegenstand, wie funktioniert der Gegenstand, kann man den theoretisch rational erfassen, ohne logische Widersprüche, und der zweite Rationalitätsbegriff ist derjenige, der impliziert, dass man sozusagen den Gegenstand Kapitalismus ablehnt, also ein normativer Rationalitätsbegriff oder praktischer Rationalitätsbegriff. Das ist eine zweite Position dieses Mystizismus, also normative und theoretische Theorieelemente zu vermischen. Aber darauf werde ich jetzt in dem Vortrag nicht eingehen, das können wir dann vielleicht in der Diskussion machen. Die Frage, da es sich ja um eine Interpretation der Marx'schen Theorie handelt, könnte man sozusagen zwei Vorgehensweisen wählen. Man könnte eine Vorgehensweise wählen, die sich damit beschäftigt, wenn man behauptet, dass die Marx'sche Theorie die Grundlegung der Kritik des Kapitalismus ist und wenn diese Kritik des Kapitalismus eben mit Hilfe von logischen Widersprüchen Realparadoxien darstellen soll, dann könnte man versuchen, das zu überprüfen, indem man sich die Marx'schen Texte anschaut und anschaut, was hat denn Marx an der bürgerlichen Wissenschaft, vor allen Dingen an der politischen Ökonomie seiner Zeit damals zu kritisieren gehabt. Also welchen Wissenschaftsbegriff benutzt Marx und was kritisiert er an dem, was er für bürgerliche Wissenschaft hält? Das habe ich in diesem Text oder in dem Vortrag, will ich das auch nicht weitermachen. Ich will nur auf drei Elemente eingehen, die meines Erachtens schon zeigen, dass Marx eben in keinster Weise auf logische Widersprüche oder Paradoxien eingeht in seiner Kritik an der bürgerlichen Wissenschaft und dass das aber auch heißt, dass die Marx'sche Ökonomiekritik oder Kapitalismuskritik keine methodisch gesehen vollständig neue Wissenschaft ist, die absolut nichts mit bürgerlichem Denken zu tun hätte. Methodisch gesehen ist das nicht der Fall. Inhaltlich gesehen, also in der Frage, was wird analysiert und wie wird es dann konkret analysiert, ist das natürlich der Fall. Marx kritisiert an der politischen Ökonomie seiner Zeit vor allen Dingen drei Dinge, die ich, wie gesagt, nur kurz einstreuen will. Einmal kritisiert er an Smith und Ricardo, dass sie verkürzte Abstraktionen verwenden. Das heißt, er kritisiert ihre Darstellung des Kapitalismus, dass sie nicht abstrakt genug sei, um eine Wissenschaft zu begründen. Das macht sich vor allen Dingen fest am Begriff der Arbeit in der traditionellen politischen Ökonomie, der darin besteht, dass eben Arbeit Wert schaffen soll und dass eben nicht nochmal unterschieden wird zwischen konkreter Arbeit, die eben keinen Wert schafft, und abstrakter Arbeit als historisch-spezifischer Form von Arbeit, die dann Wertsubstanz ist. Diese Abstraktion, dieses sozusagen Konglomerats Arbeit auf konkrete und abstrakte Arbeit, macht die politische Ökonomie nicht nochmal. Deswegen wirft Marx ihr vor, dass sie nicht abstrakt genug ist. Diese Abstraktion ist aber nichts Ungewöhnliches, also Abstraktion im Sinne von Zergliederung eines Konkreten oder Absehen von gewissen Eigenschaften ist das, was man ganz allgemein unter analytischer Methode versteht und was so jede bürgerliche Wissenschaft auch macht. Er kritisiert also an der politischen Ökonomie, dass sie bestimmte methodische Prinzipien bürgerlicher Wissenschaft an einem bestimmten Gegenstand nicht hinreichend anwenden. Die zweite Kritik ist die an Ricardo vor allen Dingen, dass in der Darstellung des Kapitalismus keine Entwicklung der Kategorien stattfindet, das heißt von abstrakten Kategorien, unentwickelten Kategorien zu konkreten empirischen Kategorien, da gehe ich noch drauf ein gleich, dass es da keine Vermittlungsschritte gibt, sondern dass Ricardo einfach sagt, der Wert wird durch Arbeit bestimmt, also das Wertgesetz, das berühmte, und alle dem widersprechenden empirischen Phänomene werden versucht wegzuerklären. Marx kritisiert also, dass der Ricardo die Abstraktion Wertgesetz, Wert wird durch Arbeit bestimmt, unmittelbar auf die Empirie anwenden will, auf das sozusagen auf beobachtbare Phänomene in der Ökonomie und nicht verschiedene Entwicklungsschritte durchgeht, wie Marx es im Kapital macht, indem er zeigt, dass das Wertgesetz in seinem Gegenteil erscheint. Die dritte Form der Kritik, die Marx formuliert, das ist die Kritik an sogenannten, wie er es nennt, Zitat, irrationellen Ausdrücken, wie zum Beispiel Wert der Arbeit oder der Formel G-G'. Das heißt, irrationale Ausdrücke, also was Marx prinzipiell ablehnt, das bestehen darin, dass die politische Ökonomie sich in logische Widersprüche verstrickt, zum Beispiel den Widerspruch, dass 4 gleich 5 sei, also dass sozusagen ein Gegenstand, ein vermeintlicher Gegenstand Geld, mehr wert sei, als er selbst wert ist, also G-G'. Ohne die Vermittlung, also ohne den Ausbeutungsprozess, den gesellschaftlichen, dazwischen zu sehen. Oder im Begriff Wert der Arbeit, also zu sagen, dass sozusagen Wert, dass die Arbeit selber, obwohl sie ja Wertsubstanz hat, auch wiederum Wert hätte, womit versucht wird, den Lohn, den Preis des Lohns oder den Wert der Arbeitskraft zu erklären, also sozusagen Wert aus Wert erklärt. Also Marx kritisiert an der politischen Ökonomie hier in dieser dritten Position und in dieser dritten Kritik kritisiert er gerade, dass sie mit logischen Widersprüchen arbeitet, während er logische Widersprüche aufheben will oder in eine neue Theorie umarbeiten will, diese Kategorien, sodass sie keine logischen Widersprüche mehr darstellen. Das sind drei Kritiken von Marx an der politischen Ökonomie seiner Zeit, die schon im Grunde genommen zeigen, dass Marx in keinster Weise auf irgendwelche vermeintlichen logischen Widersprüche rekurrieren muss, um sich von der bürgerlichen Wissenschaft abzugrenzen. Bürgerliche Wissenschaft ist für Marx deswegen abzulehnen und er ist deswegen bürgerlich, die politische Ökonomie, weil sie bestimmte Formen des gesellschaftlichen Reichtums nicht als historisch spezifische durchschaut, sondern dieser Verdinglichung, dem sogenannten Warenfetischismus, erliegt und deswegen an einer Stelle Halt macht mit ihrer Analyse und nicht mehr weiterfragt, was denn die Ursache noch von bestimmten Kategorien ist. Marx nennt es auch den Standpunkt der fertigen Phänomene, das er dann Adam Smith vorwirft. Das sind sozusagen drei Kritiken, die Marx an der politischen Ökonomie seiner Zeit übt, die eben schon zeigen, dass Marx nicht auf logische Widersprüche rekurriert. Aber das noch ganz allgemein. Ich will jetzt in dem zweiten Teil dann noch konkreter auf die werttheoretischen Fragen eingehen. Zunächst einige ganz allgemeine Kennzeichnung dessen, was ich für den Kern der marxischen Theorie halte, für seine Ökonomiekritik zumindest, um dann zu zeigen, welche Ursachen das hat oder aus welchen Quellen sozusagen sich diese mystischen Interpretationen, die in der neuen Marx-Lektüre oder bei Joachim Bruhn vorhanden sind, speisen. Der Gegenstand der marxischen Ökonomiekritik ist nicht die gesamte Menschheitsgeschichte, wie das noch im traditionellen Marxismus galt, sondern der Kapitalismus als System, das heißt als ein Handlungszusammenhang, der seine eigenen Voraussetzungen, seine eigenen Bedingungen als seine Resultate reproduziert. Das ist ein System und das ist der Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie von Marx im Kapital. Das ist sozusagen eine Strukturanalyse und keine historische Analyse im Sinne der Analyse der Menschheitsgeschichte oder der Entstehung des Kapitalismus. Ein weiterer historisches, also weil das auch in der Diskussion auftauchte, historisches taucht in der Theorie von Marx oder im Kapital in mehrerlei Hinsicht natürlich auf. Einerseits will Marx mit dieser Strukturanalyse des Kapitalismus natürlich zeigen, dass der Kapitalismus kein ewiges System ist, ein ewiges System wäre ein System, das seine eigenen Bedingungen ursprünglich selber produziert hat. Und Marx sagt gerade, die dialektische Darstellung, also diese Strukturanalyse, müsse ihre Grenzen kennen. Und wenn sie an Grenzen stoße, dann müsse die historische Betrachtung, also die Analyse des Werdens, des ursprünglichen Entstehens des Kapitalismus, einbezogen werden. Das Beispiel oder das Kernbeispiel ist das Klassenverhältnis, das sozusagen den Kern des Kapitalismus ausmacht, das auch vom Kapitalismus selbst reproduziert wird. Aber die ursprüngliche Bedingung des Klassenverhältnisses, die Trennung der unmittelbaren Produzenten von ihren Produktionsmitteln, die ist nicht vom Kapitalismus selbst hervorgebracht worden, sondern von einem davorliegenden System, was man Feudalismus oder wie auch immer, oder Absolutismus, wie auch immer nennen mag. Das heißt, Marx analysiert kein absolutes System, sondern zeigt, dass die Kategorien an bestimmten Punkten historisch spezifische sind. Das ist sozusagen auch der Clou seiner Theorie. Das heißt aber nicht, dass die Aufeinanderfolge der Kategorien im Kapital diese Strukturanalyse selber ein historisches Werden analysiert. Historisches kommt auch in Betracht im Sinne von der Berücksichtigung von inneren, also innerkapitalistischen Dynamiken. Das heißt, Marx analysiert strukturbedingte historische Tendenzen, das heißt zum Beispiel der Klassenkampf. Er zeigt, dass der Klassenkampf notwendig ist im Kapitalismus und zeigt auch, dass durch den Klassenkampf bestimmte innere Dynamiken im Kapitalismus entstehen, wie dann zum Beispiel die Entstehung sowas wie von Sozialstaatlichkeit, so etwas wie die Produktivkraftentwicklung und so fort, was auch unter anderem mit Klassenkampf zu tun hat. Also Historisches hat hier auch eine Rolle, aber eben als nachgeordnetes der Erklärung der Strukturen, die dieses Historische, diese innere Dynamik hervorbringen. Was wichtig ist, um sozusagen, um dann auch die Fehlerquellen dieses Mystizismus sich anzuschauen, ist die Tatsache, dass Marx eine Strukturanalyse von gleichzeitig existierenden und sich gegenseitig stützenden Reichtumsformen vornimmt. Das heißt, die Kategorien, ich nehme jetzt immer nur mal die drei, um das zu vereinfachen, Ware, Geld, Kapital, sind nicht Kategorien, die irgendwie für sich isoliert bestehen können, ohne die anderen, sondern Marx zeigt, dass es Warentausch im Kapitalismus ohne Geld und diesen universalisierten Warentausch ohne das Kapitalverhältnis nicht geben kann. Das heißt aber auch, dass diese Kategorien alle gleichzeitig existieren und dass nicht zum Beispiel die Ware, mit der Marx anfängt, historisch früher ist als das Geld oder als das Kapital, sondern dass es gleichzeitig im Kapitalismus existiert, als sich wechselseitig stützende Kategorien. Da Marx aber sich wechselseitig stützende Kategorien nicht alle gleichzeitig darstellen kann, also sonst müsste er praktisch einen Riesensatz nebeneinander schreiben oder wie auch immer, also man muss sozusagen, obwohl es sich wechselseitig stützende Kategorien sind, ein begriffliches Nacheinander reinbringen. Also auch um eine Erklärung des Systems zu bringen. Wobei Marx sagt, dass die Erklärung im Kapital, die er vollbringt, einen Zirkellauf darstellt. Das heißt, die erste Kategorie Ware muss sich dann zum Schluss erweisen als Produkt der weiteren Kategorien. Sie muss sozusagen als Anfang gelten und muss aber auch als Resultat zum Schluss erwiesen werden. Das heißt, die Kategorie ist nicht historisch kausal sozusagen die erste Kategorie. Da man aber irgendwo womit anfangen muss und auch aus anderen Gründen, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, fängt Marx mit der Ware an, weil es eben eine einfachere Form ist, eine begrifflich einfachere Form ist gegenüber Geld und Kapital. Also hier kommt sozusagen ein Nacheinander der Kategorien hinein, die notwendig, also das notwendig ist, um das System zu erklären. Dieses Nacheinander der Kategorien konstituiert Abstraktionsebenen innerhalb der Theorie. Das ist etwas, was für die meisten Marxisten und auch für die Leute aus der neuen Marx-Lektüre oft, auch wenn es einige Gegenbeispiele gibt, ein absolutes Fremdwort darstellt, nämlich die Tatsache, dass Marx mit etwas Einfacherem beginnt, also begrifflich Einfacherem. Beste Beispiel, ich muss erst wissen, was wert ist, um zu wissen, was mehr wert ist. Ich muss erst wissen, wie überhaupt Austauschbarkeit möglich ist, konstituiert wird, um zu wissen, was allgemeine Austauschbarkeit ist, das heißt Geld. Und deswegen baut Marx Abstraktionsstufen auf. Das heißt, er abstrahiert zum Beispiel im ersten Kapitel des Kapital vollständig von Menschen, von Warenbesitzern. Und er abstrahiert vollständig davon, dass es sowas gibt wie Geld. Er will dieses Phänomen Geld und das Phänomen Warentausch in diesem ersten Kapitel ja erst allmählich erklären. Also es gibt Abstraktionsstufen im Kapital und die sind ganz wichtig. Man muss sozusagen wissen, auf welcher Abstraktionsstufe man sich bewegt, sonst vermischt man vollständig heterogene Kategorien. Eine zweite Unterscheidung, die eingeführt werden muss, neben den Abstraktionsebenen, die in dieser Systemanalyse von Marx stattfinden, also vorhanden sind, ist die Unterscheidung zwischen einer Analyse der Reichtumsformen, also Bargeldkapital selbst als Wirklichkeit und der Ideologiekritik. Das heißt, es gibt zwei Aussageebenen bei Marx. Einerseits die Aussageebene im Kapital, die uns sagt, was überhaupt jetzt wahre Geld und Kapital wirklich sind. Und es gibt zugleich eine andere Aussageebene, die sagt, warum wahre Geld und Kapital als historisch spezifische Formen verkannt werden, also als ewige Naturformen gedeutet werden. Das ist die ideologiekritische Ebene. Der Clou der Marxischen Theorie ist natürlich der, dass er beide Ebenen verbindet. Das heißt, mit dieser positiven Analyse der Reichtumsformen wahre Geld, Kapital erklärt er zugleich, warum ein bestimmter naiver empirischer Standpunkt diese Reichtumsformen wahre Geld, Kapital als ewige, als Sacheigenschaften von Dingen verkennt. Er zeigt zum Beispiel, worauf ich noch eingehen werde gleich, dass der Wert einer Ware etwas rein Gesellschaftliches, also das gesellschaftliche Verhältnis von bestimmten Produkten, warum dieser Wert nur in einem Gebrauchswert erscheinen kann, nur von einem Gebrauchswert repräsentiert werden kann und deshalb als Gebrauchswerteigenschaft gilt. Und dieses Abschneiden der Repräsentation des Werts, des Gesellschaftlichen, in dem Gebrauchswert, und man hat ja nur sozusagen zum Beispiel das Stück Gold in der Hand, was schon geprägt ist, die Abstraktion davon konstituiert dann eben den Warenfetisch. Also die These, dass ein Gegenstand an sich Wert hätte, an sich Kapital sei oder und so weiter. Also es gibt zwei Aussageebenen, die zwar verbunden sind, die aber als Aussageebenen zu unterscheiden sind. Das wird sich jetzt an konkreten Beispielen innerhalb dieses Mystizismus zeigen, dass dieser Mystizismus das einfach nicht hinbekommt, diese beiden Ebenen zu unterscheiden. Ich würde drei Ursachen dieser mystizistischen Interpretation oder dieser theologischen Interpretation des Marxischen Kapitals sehen. Die eine Ursache ist die der Vermischung von Abstraktionsebenen. Also wenn Marx zum Beispiel für uns den Leser im ersten Kapitel sagt, der Wert kann hier nur so betrachtet werden, als sei er, dann wird das so verstanden, als hätte Marx schon eine letztgültige Aussage über den Wert gemacht. Das beste Beispiel und auch das beliebteste Beispiel, das glaube ich auch in dem nächsten Buch von Stefan Kriegert ein zentrales Missverständnis sein wird, ist, wenn ich darauf schließen kann von seinen vorherigen Texten, ist die Deutung, dass Wert eine objektive Gedankenform sei. Das ist etwas oder ein Gedankending sei, das behauptet auch Robert Kurz zum Beispiel. Marx sagt im ersten Kapitel des Kapital, in der Erstauflage, dass der Wert hier nur ein Gedankending sei, weil der Wert sich noch nicht innerhalb des Austauschverhältnisses darstellen würde. Was Marx damit meint, ist aber nicht, dass der Wert etwas rein Gedankliches sei, sondern dass wir ihn nur hier auf dieser Abstraktionsstufe der Analyse in Gedanken festhalten können, weil er sonst in der Wirklichkeit noch gar nicht irgendwie existiert auf dieser Analyseebene. Also so ein Beispiel der Vermischung von Abstraktionsebenen, das ist, was sozusagen sehr prominent ist innerhalb der neuen Marx-Lektüre, wollte ich hier kurz geben. Also die Vermischung von Abstraktionsebenen, also von metatheoretischen Behauptungen von Marx. Ich mache hier das, nämlich ich als Theoretiker halte den Wert in Gedanken fest, weil ich ihn noch nicht anders irgendwie, weil er noch anders nicht existiert auf dieser Stufe der Analyse, wird verwechselt mit der Wert existiert als Gedankending in Wirklichkeit. Kommt also irgendwie aus den Köpfen der Menschen heraus. Die zweite Ursache ist die Vermischung dieser beiden Aussageebenen von Ideologiekritik und Formanalyse oder Analyse der Reichtumsform in ihrer Wirklichkeit. Das ist sozusagen die beliebte Variante dann, wenn Marx gewisse theologische Metaphern benutzt oder von theologischen Mucken der Ware spricht, oder ironische Begriffe wie das automatische Subjekt verwendet, dass solche Begriffe dann wörtlich genommen werden. Während Marx mit diesen Begriffen nichts anderes beschreibt als die ideologischen Verkennungen seiner theoretischen Gegner, nämlich der politischen Ökonomie. Er macht sich mit diesen Begriffen darüber lustig, dass die politische Ökonomie, obwohl sie ja eine Wissenschaft sein will, im Grunde genommen nichts anderes als ein verkehrtes und verzaubertes Bewusstsein ist, eine, wie er es ausgedrückt hat, Religion des Alltagslebens gründet. Diese Religion des Alltagslebens tritt Marx aber nun an zu kritisieren, und die will er nicht verdoppeln, wie die Theologen des Werts das behaupten. Und die dritte Ursache, die vielleicht auch noch etwas tiefer liegt, dieses Mystizismus, besteht darin, dass Dialektik, weil Marx ja beansprucht, eine dialektische Darstellung von Reichtumsformen zu begründen, dass Dialektik verwechselt wird mit Vermischung von Widersprüchen. Das heißt, wenn Dialektik behauptet, dass sie im Gegensatz zu einer statischen Betrachtungsweise oder einer rein verstandesmäßigen Betrachtungsweise bestimmte Phänomene nicht nur in ihrer Getrenntheit analysiert, sondern in ihrem Zusammenhang, in ihrem inneren Zusammenhang, das ist zumindest der Anspruch von Dialektik, dann deutet diese mystizistische Interpretation diesen inneren Zusammenhang, in dem diese Gegenstände und Phänomene gedeutet werden, als Vermischung dieser Gegenstände. Das heißt, dass diese Gegenstände in irgendeiner Form identisch werden. Also darauf werde ich auch jetzt gleich im zweiten Teil eingehen. Zum Beispiel Gebrauchswert und Wert. Das ist ein ganz beliebter Sport. Gebrauchswert und Wert haben ein dialektisches Verhältnis zueinander, wird behauptet, und deswegen seien sie eigentlich identisch. Oder Gesellschaftlichkeit, was ja nichts anderes übersetzt ist, gesellschaftliche und private Arbeit werden nicht nur als sozusagen in einer inneren Relation stehend gedeutet, sondern werden als identisch gedeutet, das heißt vermischt. Das sind so die drei Ursachen, also die ich für diesen, also die Theorie, die theoretischen Ursachen, die sozialpsychologischen, da wage ich mich jetzt nicht dran, das überlasse ich meinen Gegnern, sozialpsychologische Deutungen sozusagen zu formulieren. Also die drei theoretischen Ursachen dafür, für diesen Mystizismus. Und ich will das jetzt anhand von drei Beispielen, oder zumindest wenn es zeitlich hinhaut, drei Beispielen, erstmal vielleicht zwei Beispielen deutlich machen. Damit das, was jetzt recht abstrakt hier vorkam, anhand der marxischen Werttheorie vielleicht etwas konkreter wird. Also diese, wie Ludwig Feuerbach das ausgedrückt hat, Begeisterung für die mysteriöse Komposition von Gegensätzen, die die Deutschen hätten, wird sehr deutlich, wenn der Wert und die Ware als Einheitsform oder als identische Form gedeutet werden. Da wird zum Beispiel gesagt, also ich zitiere jetzt mal kurz einige Positionen, ist auch egal jetzt von wem die stammen, es geht ja nur um die Sache erstmal. Da wird zum Beispiel gesagt, Zitat, der Wert ist die identische Präsenz des logisch einander Ausschließenden. Und zur Ware wird gesagt, Zitat, die Ware ist wie der Christ die Einheit des Endlichen und des Unendlichen, gleichzeitig Sein und Nichtsein. Oder, Zitat, ein Ding, das zugleich kein Ding ist. Ich könnte jetzt noch sozusagen eine ganze Reihe von Beispielen bringen, will aber mich auf die sozusagen auf diese Sachaussagen konzentrieren und auch gar nicht spekulieren, woher diese Interpretation kommt, wer sie von wem hat. Das ist jetzt erstmal, das ist in der Tat eine philologische Frage. Ich will jetzt kurz auf diese Deutung eingehen. Also einmal wird gesagt, der Wert ist die identische Präsenz des logisch einander Ausschließenden. Damit wird darauf rekurriert, dass Wert ja in der marxischen Theorie etwas ist, was eine Form von Einheit in der Tat bezeichnen soll. Nämlich die Einheit von Produkten, beziehungsweise als abstrakte Arbeit, als Wertsubstanz, die Einheit von Arbeiten unter den Bedingungen ihrer systematischen Getrenntheit. Das heißt unter der Bedingung, dass die Produkte zunächst Privatprodukte und die Arbeiten zunächst Privatarbeiten sind. Der Wert soll unter diesen Bedingungen, unter denen die Arbeiten der Menschen und die Produkte der Menschen nicht von Anfang an gesellschaftliche Arbeit und gesellschaftliche Produkte sind, also nicht von Anfang an gesellschaftlich anerkannt sind, soll unter diesen Bedingungen eine Form von Einheit darstellen oder bezeichnen. Das heißt, für Marx ist Wert im Grunde genommen die gesellschaftliche Einheitsdimension von Privatprodukten und abstrakte Arbeit ist die gesellschaftliche Einheitsdimension von konkreten Arbeiten. Das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass Wert dasjenige ist, was den gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen Produkten herstellt. Unter der Bedingung, dass sie ausgetauscht werden als Privatprodukte und nicht zum Beispiel gewaltsam angeeignet werden durch direkte Gewalt oder von Anfang an durch Kommunikation, durch herrschaftsfreie Kommunikation schon vergesellschaftet sind. In dieser Hinsicht wird also behauptet, dass Wert die identische Präsenz des logisch einander Ausschließenden sei. Es wird damit behauptet, dass Wert im Grunde genommen sozusagen dass Wert sozusagen mit der Privatarbeit oder mit dem Gebrauchswert identisch sei auf dieser Ebene. Wenn ich aber sage, dass der Wert bzw. die abstrakte Arbeit, die den Wert konstituiert, die gesellschaftliche Einheitsdimension von Gebrauchswerten oder konkreten Arbeiten ist, behaupte ich allerdings nicht, wie hier unterstellt wird, dass Wert identisch ist mit Gebrauchswert. Ich behaupte lediglich, dass abstrakt, ich beziehe mich jetzt mal auf die Wertsubstanz abstrakte Arbeit, weil das etwas leichter ist, ich behaupte lediglich, dass die abstrakte Arbeit also eine gesellschaftliche Eigenschaft ist und ein gesellschaftliches Verhältnis ist, das auf zwei nicht gesellschaftlichen oder historisch spezifisch gesellschaftlichen Verhältnissen beruht. Das heißt, abstrakte Arbeit oder der Wert als Produkt der abstrakten Arbeit ruht ja zunächst einmal auf dem Gebrauchswert auf. Das heißt, es muss irgendeinen Gebrauchswert geben, sonst kann ein Ding auch keinen Wert haben. Gebrauchswert oder die Arbeit, die den Gebrauchswert hervorbringt, konkrete Arbeit, ist zwar auch etwas Relationales, also hat was mit Verhältnissen zu tun, aber etwas, was nicht einer historisch bestimmten Gesellschaft, also einer historisch spezifischen Relation entstammt, sondern etwas, was in jeder Gesellschaft, in allen menschlichen Gesellschaften existiert, nämlich nützliche Gegenstände, die durch menschliche Arbeit hervorgebracht wurden, durch die Umformung von Naturgegenständen. Des Weiteren gibt es dann noch eine weitere Eigenschaft, auf die diese abstrakte Arbeit als gesellschaftliche Einheitsdimension aufruht, nämlich abstrakte Arbeit als allgemeine Eigenschaft jeder menschlichen Arbeit, auch unabhängig vom Austauschverhältnis. Das heißt, der Wert bzw. die abstrakte Arbeit ist ja die Inbezugsetzung von Produkten menschlicher Arbeit als bloßen Produkten menschlicher Arbeit aufeinander im Austausch. Das ist abstrakte Arbeit bzw. Wert. Allerdings können sich natürlich Gegenstände nur aufeinander beziehen als etwas, wenn sie es schon unabhängig von diesem Verhältnis vorher sind. Das heißt, Produkte menschlicher Arbeit müssen sie auch schon vorher sein, um sich im Austausch als Produkte menschlicher Arbeit aufeinander beziehen zu können. Das heißt, diese Einheitsdimension, dass der gesellschaftliche Zusammenhang, das allgemeine Wert bzw. abstrakte Arbeit, das nur innerhalb dieses Verhältnisses, dieses Austauschverhältnisses existiert, ruht auf zwei Eigenschaften auf, die auch außerhalb dieses Austauschverhältnisses existieren, nämlich Gebrauchswert und abstrakte Arbeit als allgemeine Eigenschaft menschlicher Arbeiten schlechthin. Das bedeutet aber in keiner Weise, dass ich jetzt irgendwie behauptet hätte, dass diese gesellschaftliche Eigenschaft mit diesen beiden Trägereigenschaften sozusagen identisch sei. Das sind immer noch zwei vollständig getrennte Eigenschaften. Abstrakte Arbeit ist nur dann Wertsubstanz, wenn innerhalb des Austauschs Arbeitsprodukte als bloße Produkte menschlicher Arbeit aufeinander bezogen werden. Dieser Bezug aufeinander konstituiert abstrakte Arbeit, beziehungsweise ist identisch mit abstrakter Arbeit und konstituiert Wert. Das heißt, wir haben es hier mit einer relationalen, historisch-spezifischen Eigenschaft zu tun, die nicht identisch ist mit den Trägern, also mit den Trägereigenschaften abstrakter Arbeit als allgemeine Eigenschaft und Gebrauchswert. Hier gibt es also in keinster Form irgendeinen logischen Widerspruch, wenn ich behaupte, dass Wert die Einheitsdimension oder die Identität von unterschiedlichen Produkten darstellt. es ist ja nicht so, es ist nämlich nicht so, dass sozusagen unterschiedliche Gebrauchswerte identisch sein sollen, sondern dass die Waren identisch sein sollen. Und das, was gleichgesetzt wird, ist das, was alle Produkte menschlicher Arbeit eben gemeinsam haben. Das ist es eben, die Eigenschaft, Produkte menschlicher Arbeit zu sein. Und es wird nicht gleichgesetzt, Produkte konkreter Arbeit zu sein. Also es wird nicht gleichgesetzt Schneidearbeit und Leinwandarbeit. Die wird nicht gleichgesetzt. Das ist auch ein ganz beliebtes Missverständnis, weil Marx schreibt, x-Ware A gleich y-Ware B, 20 Ellen Leinwand gleich ein Rock. Damit meint er natürlich nicht, dass 20 Ellen Leinwand identisch ist mit einem Rock. Aber in der Tat wird das von marxistischen Interpreten behauptet, dass Marx das unterstellen würde. Die zweite, oder was damit zusammenhängt, dass sozusagen die Ware, die ja Einheit von Gebrauchswert und Wert ist, das heißt Einheit von einem gesellschaftlich unspezifischen Eigenschaft und einer gesellschaftlich spezifischen Eigenschaft, auch hier ist Einheit mit Einheit nicht gemeint, dass das sozusagen identisch wäre, sondern die Ware ist eben in einer gesellschaftlich unspezifischen Hinsicht Gebrauchswert, also ein Ding, das außerhalb des Austauschprozesses die Eigenschaft hat, nützlicher Gegenstand zu sein, und in einer gesellschaftlich spezifischen Hinsicht, also als im Austausch fungierendes Produkt, ist die Ware Wertding. Also auch hier gibt es keine Vermischung von Gebrauchswert und Wert. Es gibt dann aber in der Tat auch noch die Interpretation, die zum Beispiel Robert Kurz vertritt, dass entgegen der Theorie, die ich jetzt hier vertreten würde, das sei ja reiner Zirkulationismus, das würde ja bedeuten, dass die Arbeit sozusagen bloß aus dem Tausch hervorgeht und in Wirklichkeit sei aber doch die Arbeit von, sei doch, sei der Wert sozusagen durch die Arbeit konstituiert. Und Kurz meint dann, dass man den Wert direkt aus dem Produktionsprozess erklären müsse, ohne auf den Austauschprozess zu rekurrieren. Wenn er das aber behauptet, dann ist es in der Tat so, dass Gebrauchswert und Wert identisch wären, nämlich wenn der Wert schon im einzelnen Produktionsprozess entstehen würde, vor dem Austausch, dann wäre nämlich gesellschaftliche Arbeit mit privater Arbeit schon identisch, bevor sie sich erst vergesellschaften muss. Also dann wäre genau die Situation nicht mehr vorhanden, die Produkte überhaupt zu Waren machen müsste, nämlich diejenige, dass Produkte privat, also sozusagen als Privatprodukte noch nicht sich gesellschaftlich bewährt haben, noch nicht vergesellschaftet sind, noch nicht anerkannt sind, sondern sie wären es sozusagen von Anfang an, aber dann müssten sie sich auch nicht als Werte darstellen, sondern würden als bloße Gebrauchswerte gesellschaftlich sein. Also hier wäre das sozusagen, hier wäre wirklich eine Vermischung von Gebrauchswert und Wert vorhanden in dieser Produktionstheorie des Werts bei Robert Kurz. Das ist allerdings sozusagen eine Position, die hinter Marx zurückfällt und genau das darstellt, was Marx eigentlich kritisiert hat, nämlich im Grunde genommen die Stundenzetteltheorie von Proudhon. Gut, so viel erstmal zu Ware und Wert. Also hier habe ich bisher keinen logischen Widerspruch gefunden, der das Ganze, also wo man logische Widersprüche benutzen müsste oder wo man sie nicht vermeiden könnte. In Bezug auf das Geld wird das Ganze jetzt aber dann doch etwas dramatisiert. Ich zitiere jetzt wieder Position. Geld setzt die Prinzipien der Logik, den Satz der Identität, den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch und den vom ausgeschlossenen Dritten außer Kraft, weil es zugleich und in derselben Hinsicht Ding und Nicht-Ding, nämlich gesellschaftliches Verhältnis ist. Es wird dann auch ein Satz von Marx zitiert, und zwar der Satz: Es ist, als ob neben und außer Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Tieren auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreichs. Dieser Satz soll ein Beleg dafür sein, dass Marx zumindest, wenn schon nicht den Wert, dann wenigstens das Geld, als ein theologisches Mysterium eines zugleich und in derselben Hinsicht konkret Abstrakten gedeutet hätte. Und spätestens hier sind wir natürlich auf einem theologischen Terrain, weil Jesus Christus ist ja genau dieser logische Widerspruch. Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich, Konkretes und Abstraktes zugleich und in derselben Hinsicht. Genau wie Gott als sozusagen der christliche Gott nicht nur einer ist, sondern auch zugleich drei ist. Marx kennt natürlich diese theologischen Mysterien und arbeitet damit in ironischer Weise, um die sozusagen die Gegenposition, die er kritisiert, darzustellen. Was wird jetzt aber mit dieser These davon, dass der Wert ein logischer, dass die Wertform, also dass letztlich das Geld, ein logischer Widerspruch sei, behauptet? In der Wertform, im Gegensatz zum Wert, behauptet Marx ja, zeigen zu können, dass der Wert als rein gesellschaftliche Eigenschaft an einer einzelnen Ware eben nicht fassbar ist. Die Eigenschaft Wert hat sie ja nur im Verhältnis zu den anderen Waren, also im Austauschprozess oder im gesamtgesellschaftlichen, in der gesamtgesellschaftlichen Relation zu allen anderen Waren. Diese Eigenschaft kann also an der einzelnen Ware überhaupt nicht nachgewiesen werden. Also man mag sie drehen und wenden, wie man will, da findet man nur den Gebrauchswert. Der Wert muss sich aber irgendwie in der Wirklichkeit sozusagen konstituieren, er muss irgendwie sozusagen fassbar werden, und das wird er in der Wertform, also in der Darstellung dieses Allgemeinen, also dieser gesellschaftlichen Eigenschaft, die die Ware nur in Bezug auf alle anderen Waren hat, in einer einzelnen Ware. Nur dieser Bezug macht dieses gesellschaftlich Allgemeine überhaupt, also macht es sozusagen fassbar und zeigt überhaupt, dass die Waren sich als Werte aufeinander beziehen können, wie Marx sagt. Das heißt, das gesellschaftlich Allgemeine, das Abstrakte, der Wert, also die Abstraktion vom Gebrauchswert, das ist etwas nicht mit der Hand, mit nichts Handgreifliches, sondern eine reine gesellschaftliche Relation, die wird nun innerhalb dieses Austauschverhältnisses, die diese Eigenschaft hervorbringt, selber von einem Gegenstand, der in diesem Austauschverhältnis besteht, repräsentiert. Also ein recht kompliziertes Repräsentationsverhältnis, aber eins, das durchaus ohne logische Widersprüche und nicht theologisch begreifbar ist. Das heißt, das Allgemeine, der Wert, die gesellschaftliche Einheitsdimension, die relationale Eigenschaft, wird von etwas Nicht-Relationalem, von einem Ding repräsentiert. Das heißt, der Wert von Ware A wird von dem Gebrauchswert von Ware B repräsentiert. Das ist der Sinn dieser, Formel. 20 Ellen Leinwand sind ein Rock wert. Das bedeutet nicht, dass irgendwie Rock der Wert ist, sondern dass der Rock, also was der Rock an Wert hat, identisch ist mit dem oder gleich groß ist mit dem Wert der 20 Ellen Leinwand, dass diese 20 Ellen Leinwand sich aber nur in einem Gegenstand darstellen können. Und das ist nun mal der Rock. Der Rock, beziehungsweise die Arbeit, die den Rock hervorbringt, die Schneiderarbeit, die gilt innerhalb dieses Verhältnisses, dieses Repräsentationsverhältnisses, als abstrakt menschliche Arbeit schlechthin, also als diese gesellschaftliche Relation. Sie ist sie aber nicht. Und das ist der Clou, den die mystizistische Interpretation nicht versteht. Das heißt, Marx sagt ja in diesem schönen Beispiel, also das Beispiel mit den Abstraktionen, also es ist, als ob neben Löwen, Tigern, Hasen, das sind ja konkrete Dinge, konkrete Tiere, noch das Tier existierte. Das ist ja die Relationierung von Löwen, Tiger, Hasen sind die verschiedenen Waren, die es gibt. Und das Tier ist natürlich das Geld, das existiert. Es ist, als ob dieses Tier als individuelle Inkarnation des Allgemeinen neben die Konkreten tritt. Und in gewisser Hinsicht ist das so. Das heißt, die allgemeine Eigenschaft der Waren, beziehungsweise die relationale Eigenschaft, tritt neben die konkreten Waren als eine konkrete Ware. Aber Marx sagt in diesem Zitat, es ist, als ob neben Löwen, Tigern, Hasen noch das Tier existierte, als individuelle Inkarnation des Allgemeinen, als ungesellschaftliche Inkarnation des Gesellschaftlichen. Es ist also nur ein Als-Ob-Verhältnis, es ist nicht so, dass das wirklich so ist, sondern es ist nur ein Geltungsverhältnis. Das heißt, der Gebrauchswert von Ware B repräsentiert den Wert von Ware A, ohne selber zum Wert zu werden. Und genau, wenn ich jetzt behaupte, dass das Geld ein logischer Widerspruch sei, nämlich zugleich und in derselben Hinsicht Ding und Nicht-Ding, das ist ja ein logischer Widerspruch, dann behaupte ich in der Tat, dass in diesem Repräsentationsverhältnis das Geld bzw. die Äquivalentform tatsächlich, also der Gebrauchswert des Geldes tatsächlich Wert wird, also identisch wäre damit, genauso wie Gott Jesus wird, Gott Mensch wird, sozusagen sich entäußert in einen konkreten Menschen. Das ist aber bei Marx gerade nicht der Fall. sondern Marx versucht gerade diese Deutung zu kritisieren mit seiner Wertformanalyse. Der einzige Sinn, also neben der Darstellung, neben der These, dass eben Warentausch nur mit Geld möglich ist, der Wertformanalyse ist zu zeigen, dass in diesem Repräsentationsverhältnis das Wertsein der zweiten Ware, also die dann die Geldware ist, nicht eine Sacheigenschaft dieser Ware ist. Genau das will Marx sozusagen destruieren, diesen Schein. Und dieser Schein ist auch identisch mit dem Warenfetisch. Das heißt, die Positionen innerhalb der Marx-Interpretation, die behaupten, dass Geld den Satz vom ausgeschlossenen Dritten, vom logischen Widerspruch, außer Kraft setzen würde, die behaupten, dass der Clou der marxischen Theorie sei, eine warenfetischistische Theorie aufzustellen. Also den Warenfetisch zu bestätigen, statt ihn zu kritisieren. Das heißt sozusagen, diese Positionen sind in der Tat selber fetischistische Positionen und auch in einem ganz ursprünglichen Sinne tatsächlich theologische Positionen, weil sie behaupten, dass ein Gebrauchswert an sich eine bestimmte Eigenschaft hat, die sozusagen mit seiner Gebrauchswerteigenschaft gar nichts zu tun hat, außerhalb sozusagen dieses Verhältnisses, oder dass sie innerhalb dieses Verhältnisses diese Eigenschaft gewinnt und damit aber auch identisch wird mit diesem Gesellschaftlichen. Das wäre sozusagen die zweite Position. Man kann das noch an einigen Äußerungen von Marx aus dem Kapital, aus der Erstauflage belegen, wo Marx davon spricht, dass es eine Verkehrung gibt innerhalb der Wertform, also oder des Darstellungsverhältnisses des Werts von Ware A im Gebrauchswert von Ware B. Er sagt, dass es nicht so ist, dass sozusagen das Abstrakte als Eigenschaft des Konkreten gilt, sondern in diesem Verhältnis gilt das Konkrete als Verwirklichungsform des Abstrakten. Also da verdreht sich etwas. Es ist also so, dass das Abstrakte irgendwie etwas ist, was sich in dem Konkreten ja verwirklicht, was immer das dann heißen mag. Und das Abstrakte verwirklicht sich im Konkreten, das heißt, der Wert erscheint als Ding, also zum Beispiel als Schneiderarbeit. Die Schneiderarbeit ist die allgemeine Arbeit, die unmittelbar austauschbar ist mit allen anderen. Dieses Verwirklichen ist für Marx aber eben nur dieses Repräsentationsverhältnis, während es von diesen mystizistischen Deutungen in der Tat als so etwas wie eine Selbstunterscheidung eines Abstrakten in ein Abstraktes und ein Konkretes gedeutet wird. So wie bei Hegel sozusagen die Welt aus dem Geist hervorgeht als Geist und nicht Geist. Das ist auch genau die Kritik, die Marx an der Stelle formuliert innerhalb des Kapitals. Er sagt dann nämlich, dass dieses Verwirklichen nicht so verstanden werden dürfe, dass es etwas sozusagen Abstraktes für sich Bestehendes gibt, das dann zu einem Konkreten wird, als Inkarnation. Und genau an dieser Stelle sagt er dann, dass es ausschließlich der hegelsche Begriff fertigbringe, sich ohne äußeren Stoff zu objektivieren. Also das ist genau die Kritik an dieser Position, die da vertreten wird. Ich will da jetzt eigentlich schon mal zum Schluss kommen. Das sollten ja jetzt nur zwei Beispiele sein. Es gibt auch noch viele andere Beispiele. Also man kann an vielen anderen Punkten im Kapital noch sich festmachen und sagen, hier behaupte Marx aber einen logischen Widerspruch. Dieses Hase- und Igel-Spiel kann man ja auch gerne zwischen der Prodomo-Redaktion und mir verfolgen. Vielleicht noch auf einen Punkt zurückzukommen, der auch sehr beliebt ist. Das ist der Punkt, das Kapital als automatisches Subjekt zu bezeichnen. Daran macht sich unter anderem sowohl die Krisis als auch die ISF fest, indem dann gesagt wird, also indem zum Beispiel die ISF sagt, Kapital sei das, was sich bisher immer unter Gott vorgestellt sei, das sei eben Kapital, ein sich selbst reproduzierendes Ding, ein automatisches Subjekt. Während auch in der Krisis, im Krisiszusammenhang das immer wieder zitiert wird, bis hin dann zu der These von Anselm Jappe zum Beispiel, die marxische Theorie sei, Zitat, Begriffsmystik, die eine reale Mystik einer Gesellschaft erfassen wolle, in der 4 gleich 5 ist. Das sind schöne Beispiele für diese, also was ich gerade schon genannt habe, wie im Grunde genommen ironische Bemerkungen von Marx über seine Gegner für die ureigensten Einsichten von Marx selbst gehalten werden. Dieser Begriff des automatischen Subjekts, man kann den auch noch anders deuten, aber in diesem Zusammenhang wird er von Marx so gedeutet, dass er eben damit kritisiert die Vorstellung, dass Geld ein sich selbst schaffendes Ding sei. Also dass sozusagen ein Huhn das goldene Eier legt, ein Ding, das sich selbst vermehrt, ohne dazwischentretenden Prozess. Diese Formulierung stammt aus dem vierten Kapitel des Kapital, wo Marx noch nicht die Mehrwerttheorie dazwischen schaltet, wo Marx also noch nicht rational erklärt, ohne logische Widersprüche, wie Mehrwert entstehen kann, sondern wo er nur diese Formel vor sich hat, G, W, G, Strich, und diese Position oder dieses Wort, automatisches Subjekt, in der Variante automatischer Fetisch, taucht am Ende des dritten Bandes des Kapital nochmal auf, wo dann diese Formel noch vermittlungsloser dargestellt wird, nämlich in der Zinsform G, G, Strich. Also was kritisiert Marx daran? Marx kritisiert, dass diese Formel G, G, Strich sei absolut vermittlungslos. Also das heißt, zwischen einer gewissen Wertsumme, die sich im Geld darstellt, und einer Summe, die sozusagen später mehr hinauskommt, tritt gar kein Prozess mehr, der irgendwie dazu führen könnte, dass mehr herauskommt, außer das bloße Verleihen des Geldes im Falle des Zinses. Und das bezeichnet Marx als irrationelle Form. Das heißt, etwas ist zugleich mehr wert, als es selbst wert ist. 4 gleich 5. Diese Position wird dann im Krisiszusammenhang als Einsicht von Marx verkauft, dass Marx sozusagen eine vermeintliche Mystik einer Gesellschaft entdeckt hätte, in der 4 gleich 5 sei. Das heißt, es gibt hier in der Tat das für mich recht unerklärliche Bedürfnis, an allen möglichen Stellen im Kapital irgendeinen theologischen Humbug zu entdecken und das auch noch als besonders tiefsinnig zu verkaufen. Was Marx aber kritisiert, ist eben, dass GG' als Formel gar nicht funktionieren könnte. Das heißt, es gibt kein Ding, das vermittlungslos aus sich selbst mehr als es selbst ist setzt, sondern er schreibt eine rationelle Formel, indem er die Vermittlung einbaut. Das heißt, G, also Geld wird GW, APM, P, W-G-, das heißt sozusagen, Geld kauft Ware als Produktionsmittel Arbeitskraft, die wird im Produktionsprozess vernutzt, da kommt ein Mehrprodukt heraus und das Mehrprodukt erweist sich auf dem Markt als Mehrwert. Das ist sozusagen die rationelle oder wie Marx es ausdrückt, begriffliche Form dieses Verhältnisses, während die Form GG' eben die irrationelle Form ist, die in jedem Kopf jedes Politökonom und jedes sozusagen Alltagsverstandes sozusagen vorhanden ist. Genau dieser Alltagsverstand wird von den selbst erklärten Begriffsmystikern als tiefe Einsicht von Marx verkauft. Wie gesagt, über sozialpsychologische Ursachen spekuliere ich hier nicht. Man könnte in der Tat, deswegen habe ich den Begriff der deutschen Ideologie benutzt, könnte man in der Tat fragen, ob es nicht eine bestimmte deutsche Tradition ist, die von Hegel herkommt, die sozusagen versucht, logische Widersprüche als wissenschaftlich oder als wie auch immer oder theoretisch gültig zu akzeptieren. Das ist der Begriff der deutschen Ideologie, den ich verwendet habe. Das ist der Begriff von deutscher Ideologie, den Ludwig Feuerbach und Marx und Engels benutzt haben. Dieser Begriff hat natürlich nichts mit deutscher Ideologie in dem Sinne zu tun, wie Adorno zum Beispiel den Begriff benutzt hat. Vielleicht ist das als Schlusswort ganz gut. So.